In einem Augenblick wie diesem, da denke ich an meines Vaters letzte Worte. Und die waren: Nicht, Junge, das Ding ist geladen! Hinter die Ohren, weil mir war von vornherein Hopfen und Malz verloren. Yeah, ich war das schwarze Schaf, war niemals fromm und brav. Yeah, ich war das schwarze Schaf, mit dem Geschichtslehrer stritt ich mich bis aufs Messer. Ich wusste nichts, aber dafür alles besser. Ich war auch ohne FDJ in Blau, der Landemann Knast, wussten alle ganz genau. Yeah. Ich war das schwarze Schaf, ein Traum in ihrem Schlaf. Yeah. Ich war das schwarze Schaf, ich tat mich meistens recht militant klein, im Kopf die Decken im Block, mich noch nie leiden. Meine Haut war von Tattoos kaum noch zu sehen, doch es gibt auch Mädels, die darauf stehen. Yeah. Ich war das schwarze Schaf,